Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Zur Einführung in die kritische Theorie der modernen Gesellschaft. Erster Teil. Roger Behrens, Sozialwissenschaftler und Philosoph, über die Frage, was kritische Theorie, kritisches Denken heute noch heißen kann. Roger Behrens beschäftigt sich mit einer kritischen Theorie der Gesellschaft sowie mit der Philosophie und Ästhetik der Moderne und Postmoderne. Insbesondere gilt sein Interesse der Entwicklung der Kultur in der bürgerlichen Gesellschaft vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Im Zentrum dabei steht eine kritische Theorie der Popkultur im Zeitalter des globalen Kapitalismus. Die folgenden zwei Sendungen basieren auf Aufzeichnung eines Referats, das Roger Behrens im Rahmen der Ringvorlesung »Kritisches Denken im 21. Jahrhundert« im Herbst 2006 an der Universität in Erfurt hielt. In der ersten Sendung wird Behrens den philosophiegeschichtlichen Entstehungsprozess kritischer Theorie nachzeichnen, während in der darauffolgenden zweiten Sendung das Problem der Utopie eingehender betrachtet wird. Nun aber zunächst nähert sich Behrens aus philosophischer Perspektive der kritischen Theorie an. Es ist so ein bisschen schwer natürlich jetzt für mich, dass ich einen Einführungsvortrag in doppelter Weise halten soll, nämlich einmal einen Einführungsvortrag für diese ganze Veranstaltungsreihe, deren genauerer Verlauf mir natürlich gar nicht so klar sein kann, was da also sich noch entwickeln wird. Zum anderen ist der Titel, der meinem Vortrag gegeben wurde, Einführung in das kritische Denken, ein wenig missverständlich, weil der Titel nahelegt, dass man gewissermaßen wie in so einem Ratgeber angeben könne, was kritisches Denken ist im Gegensatz zu anderem Denken und als sei das Ganze nur so eine Art Empfehlung, die man mal ausspricht, und so ist es ja nicht. Die Theorie, die sich weitgehend mit kritischem Denken nicht nur beschäftigt hat, sondern das zu ihrem Maßstab gemacht hat, ist die kritische Theorie. Dazu möchte ich also im Folgenden etwas sagen, was kritische Theorie ist. Ich verstehe darunter immer eine kleingeschriebene kritische Theorie. Ihr kennt es vielleicht, dass es sich eingebürgert hat, den Terminus kritische Theorie mit einem großen K zu schreiben. Warum ich das für falsch halte, werde ich im Laufe des Vortrags noch besprechen. Gleichzeitig möchte ich mich aber am Anfang doch konzentrieren auf eigentlich die Grundfrage dieser Veranstaltungsreihe, nämlich kritisches Denken im 21. Jahrhundert. Dabei gehe ich aus von den drei Fragen, die damit eingeschlossen sind, nämlich was heißt eigentlich Denken, was heißt Kritik und was bedeutet ein kritisches Denken explizit für die Situation des 21. Jahrhunderts beziehungsweise was kennzeichnet das 21. Jahrhundert, um angeben zu können, warum das jetzt eine andere Bedingung ist für kritisches Denken als etwa noch vor 100 oder 200 Jahren. Thank you. Ich habe es bereits gesagt, die Theorie, die sich mit diesem Komplex, also Kritik, Denken und sagen wir einer Gegenwartsanalyse auseinandersetzt, ist die kritische Theorie. Sie setzt fort, was seit dem frühen 19. Jahrhundert, maßgeblich seit Hegel, nicht mehr allein von der Philosophie geleistet werden kann. Zumindest nicht im Rahmen eines geschlossenen philosophischen Systems. Auch das hat Gründe, die wiederum auf das Problem der Aktualität oder Aktualisierbarkeit kritischen Denkens zurückweisen, dass der gegenwärtige Zustand der Welt nicht mehr ohne weiteres in seiner Totalität systematisch zu fassen ist, manifestiert sich nicht nur in der fragmentierten Ordnung, sondern zugleich in den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis, schließlich in der Logik, sofern man davon ausgeht, dass die Denkgesetze keine wesentlich anderen sind als die, die auch die Welt im Innersten zusammenhalten. Insofern gilt durchaus für das kritische Denken Hegels Satz über die Philosophie, sie habe zu erkennen, was ist. Dieser Satz ist ja in einem begriffslogischen Sinne vermittelter Reflexion gemeint und nicht als bloße positive Widerspiegelung. Denken ist keine zeitlose Invariante, sondern ganz im Gegenteil entscheidender Moment der Geschichte, der geschichtlichen Prozesslogik selbst. Kritisches Denken hat einen Zeitkern und gründet darin die Wahrheit des Gedankens, also in Klammern hinzugesetzt, objektiv wahr ist, was sich dem Subjekt kritisch denkend erschließt. Objektive Wahrheit ist eine Kategorie der Erkenntniskritik. Vielleicht eine Fußnote an dieser Stelle. Ich werde immer auf Begriffe zu sprechen kommen, die gerade was auch die Debatte über kritische Theorie angeht, etwa im Zusammenhang mit der Postmoderne oder dem sogenannten Poststrukturalismus in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren in die Diskussion gekommen sind. Ja? Also eben zum Beispiel die Bemerkung über den Begriff der objektiven Wahrheit, die zielt natürlich darauf, dass verschiedene Strömungen, die sich auch als kritisch begreifen, ganz explizit sagen, man muss sich nicht nur von der Kategorie der objektiven Wahrheit verabschieden, sondern überhaupt von der Kategorie der Wahrheit. Entscheidend ist hier, dass Wahrheit für ein kritisches Denken, für die kritische Theorie, ein Zeitkern beinhaltet, also selber auch keine abgeschlossene, fixierte Invariante darstellt. Das meint nicht nur Bewegung des Denkens, sondern das Vermögen im Denken der Gegenwart, diese zu transzendieren. Oder etwas einfach ausgedrückt mit einem schönen Satz von Ernst Bloch, Denken heißt überschreiten. Zur Erklärung dieses Satzes lässt sich ein anderer Satz von Adorno, über den ich jetzt sehr viel sagen werde, gegenüberstellen. In der negativen Dialektik heißt es bei Adorno bündig, Denken heißt identifizieren. Also Denken heißt überschreiten und Denken heißt identifizieren. Auch hier wieder die kleine Fußnote. Das Problem der Identität oder das Problem der Identifikation ist vor allen Dingen in den Debatten der 90er Jahre und insbesondere dann der letzten 5 Jahre zu einem Zentralthema geworden, der auch politischen Kritik poststrukturalistischer Strömung. Also es geht da ganz explizit gegen sogenannte Identitätspolitik und gegen das identifizierende Denken. Und ich möchte dem ein bisschen opponieren und klar machen, dass es eigentlich unerlässlich ist und man eigentlich auch gar keine andere Wahl hat, als sich zu identifizieren beziehungsweise zu versuchen, dass Identität auch gelingt. Also Identität ist erstmal nichts Schlimmes. Gleichwohl, Denken heißt identifizieren. Dieser Satz von Adorno verwundert. Ich weiß nicht, wie weit das euch bekannt ist. Er steht eben in der negativen Dialektik und das, was Adorno mit der negativen Dialektik beabsichtigt als Programm, zielt ja eigentlich genau auf das Gegenteil, nämlich Darstellung der Möglichkeit, wie sich das Nicht-Identische denken lässt. Also wie man genau das denken kann, was im Akt des Identifizierens herausfällt. Das ist ein philosophisches Problem zum einen, deswegen werde ich auch zunächst so ein bisschen philosophisch darüber reden. Zum anderen wird man aber merken, dass auch die Art, wie ich darüber rede, scheinbar wenig mit der Aktualitätsfrage von kritischem Denken zu tun hat. Gleichwohl genau das, was Adorno da 1966 in der negativen Dialektik diskutiert, eine auch für damalige Verhältnisse höchst aktuelle Problematik bezeichnet. Also das heißt, das, was das philosophische Problem ist an der Identität, ist zugleich auch das Problem der Philosophie selber, beziehungsweise Hinweis darauf, warum man allein mit philosophischen Erörterungen solcher Schwierigkeiten nicht mehr zu Rande kommt. Fort und drüber weg. Als unsichtbares Sexsymbol, das den Gedanken lauter werden lässt, wenn dich im Dunkeln mit mir dein Tastsinn verlässt. Wie man Liebe macht, hat uns nicht nur um den Barschaft, sondern auch um den Verstand gebracht. Uns libertäre Linguisten, Lehrkörper und Theisten haben sich hoffentlich totgelacht und nicht bloß wie sonst ins Fäustchen gemacht, weil die wollen, dass wir werden sollen wie sie. Weiter. Soziale Randgruppe auf dem Weg zu sich selbst. Die Geschichte ist alt und wird älter. Auf Tanzflächen, Tresen, Vinyl und Papier. Zelluloid und bei dir heißen hier. Büroräume sind Sicherheitszonen in der Realität. Ein Lebender, der nicht weiß, wie das geht, steht vor dem Haus. Steht zwischen den Gleisen und dem Garten, in dem die Apfelbäume warten. Wie gesagt, aber trotzdem erstmal der Einstieg da über die philosophische Tradition. Und das fängt natürlich an in der Antike mit den euch vielleicht bekannten drei wesentlichen Axiomen, die also das abendländische Denken kennzeichnen. Das erste ist der Satz der Identität, der lautet A gleich A. Das zweite ist der Satz der Negation, der lautet A ungleich nicht A. Und der dritte Satz ist der vom ausgeschlossenen Dritten, häufig in der lateinischen Bezeichnung tertium non datur formuliert, also das Dritte wird nicht gegeben. Dazu einige Bemerkungen, die für das kritische Denken von großer Wichtigkeit sind. Diese Sätze werden bis heute in der formalen Logik verteidigt und gelten, sofern sie sich auf etwas beziehen, das weitgehend statisch gedacht wird. Anders sieht es aus, wenn man das von Platon als philosophischen Begriff eingeführte Wort Toon, wovon sich viel später die Ontologie ableitet, nicht nur mit Sein übersetzt, wie das eben üblich ist, auch für die Ontologie, Lehre vom Sein, sondern mit Werden. Kurzum, mit all diesen drei Sätzen bekommt ein Denken Probleme, welches Welt und Denken selbst dynamisiert, von wesentlichen Veränderungen ausgeht und vor allem von einer Prozesslogik ausgeht, der Bewegung in Widersprüchen. Gleichwohl ist es nicht möglich, die Sätze einfach zu verwerfen, wenn wir davon ausgehen, dass das, was wir von der Welt wissen, nicht einfach Daten sind, die wir als Fakten abgespeichert haben. Wenn wir davon ausgehen, dass Erkenntnis nicht auf Gewohnheit und Common Sense basiert, sondern Erkenntnis von Welt immer auch welthafte Erkenntnis ist und vor allem Erkenntnis ein Prozess ist, der unterschiedlichsten Irritation und Störung ausgesetzt ist, das Denken zudem keineswegs ein vollständiger Akt des Selbstbewusstseins des Menschen ist, sondern vielmehr genau der Prozess, der ein Bewusstsein von uns selbst überhaupt erst vermittelt, dann sind wir auf die Konsistenz angewiesen, die in diesen drei Axiomen zum Ausdruck kommt. Wir kämen zu keinerlei Erkenntnis, könnten Sprache nicht benutzen, wenn wir nicht zu den mannigfaltigen Abstraktionen fähig wären, wonach sich mit Worten eindeutig Welt bezeichnen lässt, weil es eben eine Identität zwischen Begriff und Sache gibt. Für die idealistische Philosophie war dies im Übrigen kein so großes Problem, weil die Welt mehr oder weniger in der Erkenntnis, im Denken, in der Logik aufgelöst wurde. In den berühmten Sätzen Hegels kommt das zum Ausdruck, das Wirkliche ist vernünftig und das Vernünftige ist wirklich. Das ist insofern bezeichnend für genau diese idealistische Auffassung vom Denken, weil das, was unwirklich ist, beziehungsweise was unvernünftig ist, logisch bei Hegel überhaupt nicht vorkommen kann. Ja, also es ist nicht so, dass er einfach was weglässt, sondern vom Standpunkt der idealistischen Logik kann das Unvernünftige überhaupt nicht existieren, wenn man es so formulieren will. Für die materialistische Theorie, die vom Primat des Seins ausgeht, genauer vom Primat des gesellschaftlichen Seins, ergeben sich indes Schwierigkeiten, deren Lösung zunächst auf das Denken selbst angewiesen ist. Es kreuzen laufende Ereignisse, Erfahrungen, Erlebnisse unser Denken, die zumindest den Eindruck erwecken, als trete wie selbstverständlich etwas Drittes hinzu. Gerade wenn die Welt als Ganzes und Einheit nicht mehr gedacht werden kann und Denken selbst sich dem System entzieht, werden wir mit unzähligen Fällen konfrontiert, die sehr wohl nahelegen, dass A auch nicht A sein kann. Die Welt ist nicht unmittelbar gegeben, bedarf deshalb der Vermittlung. Das, was hier vermittelt, ist aber ebenfalls zu vermitteln. Anders gesagt, Denken ist kein idealistischer Restakt in einer ansonsten vollkommen materiell entschlüsselten Wirklichkeit, sondern gleichsam Teil der Wirklichkeit. Es geht also um Selbstreflexion, die aber tatsächlich schon rein logisch sehr schwierig ist, diese Selbstreflexion. Das heißt, dass A gleich A ist, also dieser Satz der Identität, ist im Fall eines Tisches leicht durchzuführen. Also mein Begriff von Tisch deckt sich so weit mit der Vielzahl möglicher Tische, dass ich damit sowohl einen Kaffeetisch wie auch einen Schreibtisch oder hier so einen Universitätstisch begreifen kann und ich gleichzeitig andere Gegenstände, die ähnliche oder sogar dieselben Eigenschaften haben, Material, Farbe, Form und Funktion sogar, unterscheiden kann. Stühle, Hocker, Regale, Bänke und so weiter. Wenn ich für A jetzt aber nicht einen außerhalb meiner selbst liegenden Gegenstand einsetze, sondern mich, ich gleich ich, sage, dann ist das mit der Identität deshalb ungleich schwerer, weil das eine Ich Subjekt ist, mit dem ich zugleich diesen Satz denke, und das andere Ich Objekt ist, ein Gegenstand meines Denkens. Auch hier hat es die idealistische Philosophie leichter mit der Begründung als der Materialismus, obwohl genau dieses Problem zu Zeiten Hegels kulminiert. Die idealistische Philosophie, Kant, Fichte, Schelling und Hegel, läuft darauf hinaus, diese Sätze und vor allem den Satz der Identität prozesshaft zu begreifen und das Werden mit einzubeziehen. Allerdings für den Idealismus stellt sich eben gar nicht das Problem, dass unter Umständen etwas auch nicht gedacht werden kann oder etwas aus dem Denken herausfällt. Diesem Problem, um den Bogen hier zu schlagen, widmet sich also Adorno in der negativen Dialektik. Denken heißt identifizieren, aber Identität heißt immer, das Objekt nur unvollständig auf den Begriff zu bringen. Ein Rest, das Nicht-Identische, das, was im Akt der Identifikation nicht aufgeht, abzuschlagen. Adornos Frage war nun, ob es auch möglich ist, dieses Nicht-Identische mitzudenken, ohne es der Identitätslogik zu subsumieren oder preiszugeben. Freilich gibt es auch Lösungen dieses Problems, nämlich sich entweder damit abzufinden, dass das nun mal so ist, oder, was heute sehr beliebt ist, das so zur Hand haben, das Nicht-Identische, diesen Rest an die Gefühle zu delegieren. Ja, selbst das gerät ja mittlerweile so in das Fahrwasser vermeintlich kritischen Denkens. Und ihr kennt solche Formulierungen, emotionale Intelligenz und was damit alles im Zusammenhang steht. Und auch in der postmodernen Theorie gibt es sehr viele Ansätze, die dahin zielen, zu sagen, wenn ich also Kraft meiner Vernunft beim Denken immer nur auf Identifikation hinauslaufe und eben ein Rest übrig bleibt, dann muss man es eben mal mit der Irrationalität oder zumindest der Stärkung des Irrationalen probieren. Das ist Sache der kritischen Theorie Adornos nicht. Auch bei ihm ist es so, dass Gefühle als solche nur Erkenntnis liefern, wenn sie wieder auf das vermittelnde Denken zurückgeführt werden. Adorno spricht hier vom somatischen Impuls. Im Übrigen findet sich dieses Problem in dem Ausdruck der philosophischen Ästhetik überhaupt. Das ist allerdings ein Aspekt, den ich jetzt mal vollständig außen vor lasse. Ich möchte natürlich nur darauf verweisen, dass es nicht von ungefähr kommt, dass die philosophische Ästhetik als Disziplin im 18. Jahrhundert auftritt, also zur selben Zeit sich entfaltet, wo in der bürgerlichen Philosophie auch das Problem eben des Ichs sich kristallisiert. Und es natürlich auch nicht von ungefähr kommt, dass die ästhetische Theorie bei Adorno so einen großen Stellenwert einnimmt. Wie ihr wahrscheinlich wisst, das posthum veröffentlichte letzte große Werk. Und gleichzeitig ist Adorno derjenige, der als letzter eine große Ästhetik überhaupt geschrieben hat. Ästhetik an der Stelle heißt im Übrigen immer auch von der ursprünglichen Bedeutung her die Reflexion auf das Reflexionsvermögen, die Wahrnehmung der Wahrnehmung. Ja? Also das heißt, man kann sagen, dass Ästhetik erstmal nichts explizit mit Kunst zu tun hat, obwohl sich im Laufe der Entwicklung Ästhetik hauptsächlich auf Kunst oder künstlerische Phänomene fixiert, sondern zunächst eben genau der Versuch war, neben Verstand und Vernunft die Sinnlichkeit in die Reflexion reinzunehmen und genauso wie quasi die Vernunft versucht, das Denken zu denken, versucht die Ästhetik in gewisser Weise die Wahrnehmung wahrzunehmen. Merkst du, was ich merke? Was ich bis zur Rückkopplung verstärke? Hat als Effekt Reflecting Skin. Merkst du was? Ich merke. Wo ich nicht war, komm ich nicht hin. Ich merk was auf der Haut und das macht Sinn. Falls du mich liest und darauf stehst, dich von mir berühren lässt und mich berührst. Verstärker. Stärker. Merkst du, was ich merke? Wie sich Mystery und History und History verstärken. Falls es nicht Liebe ist, wird es die Bombe, beziehungsweise Kiste sein. Und ich als Text fall immer wieder auf und denk mich selber rein und denk, nanu. Nanu, denk ich, jetzt bin ich Kurfürstwald zu. Dann geh ich raus und kicke. Und wer steht draußen? Icke. Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg. Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg. Das Problem der Identität habe ich auch deshalb angeschnitten, weil wir heute einige Theorieansätze finden, die meinen, über Adornos Forderung nach einer negativen Dialektik hinausgehen zu können. Der Poststrukturalismus hält die Axiome selbst, also diese drei Grundsätze, für Konvention und Gewohnheit, Zuschreibung von Diskursordnung und Dispositiven der Macht, wie da so die Formulierungen lauten. Gilles Deleuze setzt dagegen eine Ontologie des Werdens. Eine große philosophische Arbeit von ihm heißt Eine Logik des Sinns. Auch wenn Deleuze glaubt, damit, ähnlich wie Heidegger mit seiner Fundamentalontologie, die Dichotomie von Idealismus und Materialismus zu überwinden, so ist es doch ein simpler Taschenspielertrick. Er bleibt nämlich insofern dem Idealismus verhaftet, weil er vom Denken, von der Logik, von der Theorie ausgeht, eine Objektivität wird verworfen und jede Form von materieller Welt oder gesellschaftlichen Verhältnissen ist immer durch den Gedanken nicht nur präjudiziert, sondern existiert in keiner Weise außerhalb des Kopfes, also nach Ansicht des Poststrukturalismus. Kritik richtet sich hier auf das Denken selbst und bleibt schließlich in der Schleife solcher redundanter Selbstbezüglichkeit verfangen. Man will die Subjektposition, das Cogito, das Ich denke, aufgeben als Vorstellung, ohne damit das reale Subjekt überwinden zu können. Mit Adorno ist dem genau umgekehrt zu entgegnen, dass allein schon der Wunsch, die Subjektposition zu verlassen, das Problem bezeichnet. Damit leistet man dem Vorschub, nämlich was ohnehin passiert. Gewiss ist das mündige, auf sich selbst reflektierende und autonome Subjekt eine Konstruktion, Autonomie erlangt es Kraft des Vermögens der Selbstbeherrschung. Eine Freigabe dieses Selbst käme der Annullierung des Selbst gleich. Darüber hinaus und vor allem das Subjekt aufzugeben, ist keine Forderung, erst recht keine kritische, solange Bedingungen bestehen, die das Subjekt tendenziell negieren, indem es sie durch die zuschreibende Subjektivierung vernichten. Spätestens hier ist die Frage danach berührt, was Kritik heißt. Und ich habe natürlich jetzt so ein bisschen stillschweigend das Thema ohnehin gewechselt, nämlich auf die Frage der Subjektivität fokussiert. Also auf die Frage fokussiert, wer oder was überhaupt hier kritisch denken soll. Es geht nämlich beim kritischen Denken keineswegs um ein innerlogisches Problem, sondern darum, dass dieselbe Logik auch die Geschichte gezeitigt hat. Eine Geschichte, in der es nicht einfach nur bisher ausblieb, menschliche Verhältnisse einzurichten, sondern die genau ins Gegenteil führte. Ja? Also es wurden nicht einfach keine menschlichen Verhältnisse eingerichtet, sondern unmenschliche Verhältnisse. Genau das bezeichnet auch den konkreten Rest, der dem Identifizieren zum Opfer fällt. Der Entwurf des kritischen Denkens, den Adorno in der negativen Dialektik ausführt, richtet sich nicht nur an die Philosophie, sondern an die Bedingung der Philosophie im 20. Jahrhundert. Kann das, was passierte, philosophisch erfasst werden? Ist es, drastisch gesagt, überhaupt ein Problem der Philosophie? Und im Übrigen, man kann ja sehr leicht feststellen, inwiefern die Philosophie, zumal auch in ihrer Entwicklung nach 1945, sich daraus zieht. Also selbst in der Art und Weise, wie in der Philosophie als akademische Disziplin etwa über Adorno heutzutage geredet wird oder debattiert wird. Also dass die Geschichte und das, was passiert ist, quasi als Spezialproblem bestimmter Philosophen erscheint. Also, kann das, was passierte, philosophisch überhaupt erfasst werden oder ist es ein Problem der Philosophie? Immerhin, das ist ja eine der großen Thesen von Adorno, die er zusammen mit Max Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung formuliert hat von 1944-47. Dieselbe Logik der Identifikation, mit der wir Tische, Stühle und uns selbst begreifen, ist auch konsequent in der Vernichtung von Millionen Menschen angewendet worden, die erst als Juden identifiziert wurden, um sie danach als Juden zu vergasen. Das bezeichnet im Kern das Problem kritischen Denkens heute. Um es so zu formulieren, nochmal philosophisch, während Kants Kritizismus eine Philosophie der transzendentalen Aperzeption meint, wonach das Ich denke, alle meine Erfahrungen und Erkenntnisse begleiten können muss, also das bezeichnet Kant als transzendentale Aperzeption, bemisst sich das kritische Denken heute an den materiellen Voraussetzungen, wonach das Ich denke jederzeit gefährdet ist und die Möglichkeit von Erfahrung und Erkenntnis tendenziell droht, abgeschnitten zu werden. Insofern geht es dem kritischen Denken nicht mehr um die Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung, das war einer der Zentralanliegen der kantischen Philosophie, sondern konkret um die Bedingung der Möglichkeit von Emanzipation, ebenso wie um die Bedingung, die diese Emanzipation verhindern. Entscheidend ist hierbei, dass diese Emanzipation selbst nicht mehr allein durch Erfahrung und Erkenntnis sich einstellt, sondern nur durch die radikale Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Denn die Bedingungen selbst sind materielle Voraussetzungen, keine rein geistigen oder ideelle Theoreme und Kategorien. Also das klingt vielleicht heute selbstverständlich, aber man muss sich diesen Gedanken durchaus klar machen. Kants Philosophie heißt ja Kritizismus. Und also das heißt, wenn Kant jetzt heute hier sitzen würde und zum Thema kritisches Denken was äußern sollte, dann würde er schlichtweg referieren, was er in seinen drei Kritiken entfaltet hat. Ja? Ohne dass wir dann entlarven könnten, dass er eigentlich ein unkritischer Mensch ist. Weil das, was er mit Kritik meint, für die damaligen Verhältnisse eigentlich genau auf etwas Ähnliches zielt. Nämlich dem liegt ja die Annahme zugrunde, dass ich in der Erkenntnis und durch die Erkenntnis, also durch den Gebrauch der Vernunft, in der Lage bin, mir die Welt so einzurichten, wie ich sie gerne hätte. Ja, also das, was ich jetzt als Emanzipation bezeichnet habe, ist ja nicht etwas, was bei Kant nicht vorkommt, sondern ist etwas, was durch den Denkakt, durch den kritischen Denkakt selber geleistet wird. Ja? Also das gipfelt natürlich, wie ihr wisst, in Hegels System insofern, als dass Hegel gar nicht mehr sagen muss, dass es hier um Kritik geht. Also Hegel ist erstaunlicherweise jemand, der eigentlich gegen Kritik argumentiert, sondern im Selbstlauf des von ihm erkannten Systems ist es so, dass sich quasi durch die Einblicke in die Prozesse des Weltgeistes die Offenbarung von selbst einstellt und die Emanzipation von selbst einstellt. Kleiner Literaturtipp am Rande, es gibt einen kurzen Text von Adorno, der heißt schlichtweg Kritik, wo genau dieses Problem auch bei Hegel näher beleuchtet wird. Deutlich wird diese Verschiebung, von der ich eben gesprochen habe, an der berühmten 11. Feuerbach-These von Marx. Alle kennen sie, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Gleichwohl wird vielleicht in diesem Zusammenhang nochmal eine Lesart unterstrichen, die nicht einfach das Philosophische da herausnimmt. Also so notwendig die Interpretation ist, so sehr insistiert Marx hier auf Philosophie, die eingreift und verändert. Also es bleibt weiterhin Aufgabe der Philosophie für Marx, allerdings eben mit dem Scharnier, dass es nicht um das die interpretierende, sondern die verändernde Philosophie geht. In dem Sinne spricht Marx bekanntlich auch von dem neuen kategorischen Imperativ. Ich zitiere, auch der ist ja nicht unbekannt, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtlichtes Wesen ist. Also genau dieses Postulat der Veränderung, was Marx anspricht, Mitte des 19. Jahrhunderts, fußt auf der Annahme, dass Philosophie und in gewisser Weise die Wirklichkeit werdende Philosophie, also die pathetisch ausgedrückt kommunistische Bewegung, auch in der Lage ist, die Welt zu verändern. 100 Jahre später, und das spiegelt sich eben bei Adorno in der negativen Dialektik wieder, stellt sich allein dieses Problem bereits anders dar. Nämlich würde Adorno ohne weiteres diesen Satz unterschreiben, 11. Feuerbach-These, es kommt darauf an, die Welt zu verändern. Nur ist Adorno respektive die Menschheit in den 60er Jahren um die Erfahrung reicher, dass es mit der Veränderung nicht so einfach ist, beziehungsweise im Stalinismus hat man bereits einen mehr als gescheiterten Versuch dieser Veränderung hinter sich und gleichzeitig das Problem der systematischen Massenvernichtung vor Augen. Weshalb Adorno ebenfalls sich noch einmal an die Neuformulierung des kategorischen Imperativs macht, und auch das ist vielleicht kein unbekannter Satz, er findet sich ebenfalls in der negativen Dialektik, was im Übrigen ja auch darauf deutet, dass, obwohl das eine philosophische Arbeit ist, es hier um sehr konkrete gesellschaftliche Verhältnisse geht. Adorno schreibt also, dass die Menschen ihr Denken und Handeln so einzurichten haben, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Also das, was in der Tradition seit Marx als kritisches Denken bezeichnet wird, steht vor der Frage, ob dieses kritische Denken überhaupt so weit reichen kann, dass es als engagiertes Denken, als eingreifendes Denken, als veränderndes Denken möglich ist. Wie gesagt, das Problem ist nicht nur, dass Veränderung ausbleibt, sondern dass genau das Gegenteil passiert. Also die Veränderung, die Möglichkeit von Veränderung in Barbarei umschlägt. So lässt sich also zunächst an dieser Stelle erstmal für den ersten Block abschließend sagen, allein die Frage, was kritisches Denken im 21. Jahrhundert, an dessen Anfang wir stehen, bedeutet, lässt sich freilich nur stellen in Bezug auf das kritische Denken, im gerade vergangenen Jahrhundert. Wir müssen ausgehen von den Analysen und Diagnosen, die das kritische Denken im 20. Jahrhundert begründeten und definierten. Kritik ist nicht auf ein wissenschaftliches Verfahren herunterzubrechen, sondern hat ihre Intention im Erkenntnisinteresse, welches selbst auf Praxis zielt, nämlich auf kritische Praxis, auf radikale Veränderung der bestehenden Ordnung, auf, um es in einer etwas altmodisch gewordenen Weise zu formulieren, die Befreiung und die Befriedung des menschlichen Daseins. Dieses Ziel, das utopische Motiv aller Kritik, ist in der kritischen Theorie der Gesellschaft verankert. Sie zielt auf die materialistische Auffassung der Geschichte, die ausgeht von einer Prozesslogik dialektischer Widersprüche, welche die Verhältnisse in ihrer Struktur, Dynamik und in ihrem Ausdruck konstituieren. Insofern muss sich Kritik messen lassen an der konkreten Gestalt dieser Verhältnisse, sowie selbstkritisch an dem Vermögen der Theorie, diese Verhältnisse Kraft des kritischen Gedankens zu durchbrechen. Also dieses utopische Motiv ist meines Erachtens für gerade auch die Aktualisierung des kritischen Denkens im 21. Jahrhundert, auch unter dieser Formulierung begriffen, sehr zentral. Man darf natürlich nicht vergessen, dass wir am eben Anfang des 21. Jahrhunderts stehen und in gewisser Weise von daher in der Frage, was das 21. Jahrhundert bedeutet, immer auch die Möglichkeiten mit einschließen müssen, die nichtsdestotrotz in emanzipatorischer Hinsicht für ein kritisches Denken gegeben sind. Inwiefern jetzt für das kritische Denken im Sinne der kritischen Theorie diese, sagen wir mal, Doppelperspektive auf einerseits die Vergangenheit wie andererseits die Zukunft der Gegenwart wichtig ist, glaube ich, lässt sich darstellen am Begriff der kritischen Theorie selber, wie ich ihn verwende, und dazu möchte ich kurz einige Ausführungen bringen. Also gemeinhin wird mit kritischer Theorie der engere Forschungszusammenhang des Instituts für Sozialforschung unter der Leitung von Horkheimer bezeichnet, vor allem namentlich Adorno, Herbert Marcuse, ferner Leo Löwenthal, Walter Benjamin und Horkheimer selbst. Auch wenn das Etikett Frankfurter Schule heute Nacht gerade als Synonym für die dann gelegentlich eben mit großem K geschriebene kritische Theorie sich durchgesetzt hat, führt es doch in die Irre. Zwar ist das Institut für Sozialforschung 1924 in Frankfurt gegründet worden und wirkte mit einem marxistischen und deshalb kritisch zu nennenden Theorieansatz bis 1933 dort fort. Doch fällt die eigentlich wirkmächtige Phase des Instituts und seiner Mitarbeiter in die Emigrationszeit der 30er und 40er Jahre. Des Weiteren hat es sich bei diesem Forschungszusammenhang nicht um eine Schule gehandelt, weder im Hinblick auf etwaige Lehrer-Schüler-Verhältnisse am Institut, noch in Bezug auf eine homogene, scholare, wenn man so will, Programmatik. Ja, also das hat zahlreiche Kontroversen am Institut gegeben, aber keine unmittelbaren Schüler-Lehrer-Verhältnisse. Sagen wir mal so, das einzige bekannte Schüler-Verhältnis, von dem man vielleicht sprechen kann, findet eher außerhalb des Instituts statt, nämlich dass Adorno in gewisser Weise Schüler von Benjamin war oder auch einiges oder Wesentliches sogar von Krakauer gelernt hat. Dies schlägt sich vor allem für die spätere Wirkungsphase der kritischen Theorie in den 50er, 60er und 70er Jahren nieder. Adorno und Horkheimer agierten zwar beide als Direktoren des in Frankfurt wiedereröffneten Instituts für Sozialforschung, veröffentlichen auch zusammen, zum Beispiel die soziologischen Exkurse, Radiobeiträge sind das. Gleichzeitig erscheinen aber alle Hauptschriften derjenigen, die zur kritischen Theorie oder eben zur Frankfurter Schule gezählt werden, unabhängig voneinander, ohne sich wesentlich aufeinander zu beziehen. Ja? Also negative Dialektik von Adorno, der eindimensionale Mensch von Marcuse von 1964, das sind alles Arbeiten, die unabhängig auch ihre Wirkung entfalten. Man muss dazu sagen, dass der Terminus Frankfurter Schule sich ohnehin auch erst in den 60er Jahren etabliert, also über Habermas es aber bereits auch in den 60er Jahren eine Auseinandersetzung gibt zwischen Adorno und Habermas darüber, was kritische Theorie dann im Einzelnen sei, um das ganz kurz zu skizzieren. Habermas, über den ich jetzt weiter gar nicht urteilen will, begründet die kritische Theorie wesentlich als ein Forschungsprogramm. Ja, also das schon mal im großen Unterschied zu Adorno und Horkheimer oder Marcuse, für die nicht das Programmatische im Vordergrund stand, sondern zunächst die Haltung als kritischer Theoretiker, wenn man so will, als kritisch denkender Mensch, der dann erst, sagen wir mal, durch Berufswahl in die Position eines Forschenden gerät. Das ist bei Habermas insofern anders, weil Habermas sich sehr bemüht, diesen Terminus kritische Theorie als Wissenschaftsprogramm zu legitimieren. Also er fragt danach, ob man den Anspruch einer kritischen Theorie wissenschaftlich begründen kann, ob es legitimierbar ist, ob, wie das dann in seinen Worten heißt, die kritische Theorie in der Lage ist, ihre normativen Grundlagen auszuweisen. Also anzugeben, was der normative, respektive wissenschaftliche Standpunkt der Kritik ist. Das führt dann in der Folge der Entwicklung auch dieser Kontroverse zwischen Adorno und Habermas, aber man kann das auch sehen an Habermas' Schriften selber, zu genau den Vorwürfen gegen die dann sogenannte ältere kritische Theorie. Sie könne eben nicht angeben, was ihre normativen Grundlagen sind. Ja? Also wenn es von Adorno Sätze gibt, wie etwa den, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, das Ganze ist das Unwahre. Also da würde Habermas sagen, das ist nicht begründbar. Das ist zwar so ein Statement, aber ich kann damit nicht wissenschaftlich arbeiten. Also wenn ich das weiterdenke, dann finde ich zum Beispiel bei so einem Satz wie das Ganze ist das Unwahre, ich kann meine Position als Forscher nicht normativ legitimieren, weil es mir nicht möglich ist, mich außerhalb dieses Ganzen zu stellen. Ja? Wenn ich mich außerhalb des Ganzen stellen kann, dann ist das Ganze nicht das Ganze, sondern hat irgendwo eine Lücke, wo ich als Theoretiker raus kann. Oder ich bin im Ganzen drin, dann kann ich aber nicht sagen, dass das unwahr ist, weil dann wäre gleichzeitig dieser Satz, den ich ja sage, auch unwahr. Ja? Also das bezieht Habermas auf eine andere Formulierung der älteren kritischen Theorie, nämlich diese Formulierung vom universellen Verblendungszusammenhang, und er nennt es die Aporie, die Ausweglosigkeit. Ja? Also ich kann nicht sagen, die Welt ist verblendet, universell, dann wäre ich auch verblendet und wüsste das nicht, dass die Welt verblendet ist, oder sie ist nicht universell verblendet und dann ist es aber auch nicht so schlimm. Dann kann ich aus dem, was Adorno und Horkheimer aus diesem Faktum des universellen Verblendungszusammenhangs schlussfolgern, nicht die Schlussfolgerung ziehen, die dann gezogen werden. Also weswegen Habermas auch zu grundsätzlich anderen Einschätzungen kommt. Das allerdings nur am Rande. Ebenso auch am Rande muss man sagen, dass Adorno selber in den 60er Jahren auch die Formulierung Frankfurter Schule benutzt. Sehr wohl ist aber die kritische Theorie hinsichtlich des Instituts Arbeitskreises und diesem nahestehender Mitarbeiter explizit als Forschungszusammenhang zu begreifen, wenn eben nach meiner Ansicht nicht als Frankfurter Schule. Das Institut verfolgte eine interdisziplinäre Arbeitsteilung, wie wir heute sagen würden, und diskutierte gleichzeitig kontrovers die Ergebnisse, ohne aus ihnen eine am Konsens orientierte Programmatik zu formulieren. An einer Studie wie der zu Autorität und Familie von 1936 etwa waren neben Horkheimer und Marcuse auch Fromm oder heute so weitgehend unbekannte Theoretiker wie August Wittfogel beteiligt, Adorno aber zum Beispiel nicht. Nahezu vergessen sind die Arbeiten von Franz Neumann, insbesondere sein Behemoth von Anfang der 40er Jahre, der sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt und vor allen Dingen dem Staat, dem NS-Staat. In der Zeitschrift für Sozialforschung, das ist vielleicht auch nicht unwichtig, also eben dem Institutsorgan, welches von 1932 bis 1941 erschien, also weitgehend in der Emigrationszeit, wo sich dann im Übrigen auch der programmatische Beitrag Traditionelle und kritische Theorie von Horkheimer findet, 1937. In dieser Zeitschrift für Sozialforschung gibt es auch Beiträge und Aufsätze und Rezensionen von verschiedenen Theoretikern, die man heute jetzt nicht zu diesem engeren, großgeschriebenen Kreis der kritischen Theorie zählen würde, wie etwa Ernst Bloch oder Günther Anders. Überdies ist der Begriff der kritischen Theorie, wie auch eben der der Frankfurter Schule, relativ spät eingeführt worden. Ich habe es gerade gesagt. Traditionelle und kritische Theorie von 1937 heißt der programmatische Aufsatz von Max Horkheimer. Dem folgen zwei weitere gleichlautende Beiträge von Horkheimer und Marcuse, Philosophie und kritische Theorie. Gerade in diesen scheinbar programmatischen Texten zeigt sich allerdings, dass mit einer kritischen Theorie überhaupt kein Personenkreis oder eine Dogmatik gemeint war, sondern eine Denkbewegung emanzipatorischer Theoriepraxis, die, so wie Horkheimer das selber begründet, einsetzt mit Kants Kritizismus und seiner kritischen Erkenntnistheorie, die weitergeführt wird über Hegels Phänomenologie des Geistes und seine Geschichtsphilosophie, die schließlich fundiert wird in der materialistischen Geschichtsauffassung von Marx und Engels und vor allen Dingen in der Kritik der politischen Ökonomie, also wo dieser philosophische Begriff der Kritik das erste Mal eine andere Wendung erfährt und sich an konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen orientiert. Und schließlich, was die Grundlagen angeht, korrigiert wird durch Freuds kritische Theorie des Unbewussten, wenn man so die Psychoanalyse nennen will, die Freud also um 1900 entwickelt. Zielt die Frage nach kritischer Theorie heute nicht nur auf ihre akademische Präsenz im Bereich der Sozialwissenschaften und Philosophie, sondern gleichsam auf ihre gesellschaftliche Aktualität und mithin auf die Notwendigkeit und Möglichkeit von Kritik überhaupt, so erfordert dies zunächst die Vergegenwärtigung des Begriffs der kritischen Theorie. Das ist indes keine bloße Angelegenheit der Definition, sondern verlangt selbst schon die kritisch-theoretische Reflexion auf die Logik des Begriffs in seinem Verhältnis zur Realität, beziehungsweise setzt dies das kritische Bewusstsein vom Begriff der Realität voraus. Darin folgt die kritische Theorie immer noch dem einfachen Grundsatz des Materialismus, nachdem die Praxis das Kriterium der Wahrheit ist, also sich die Theorie nach der Realität zu richten habe, nicht umgekehrt. Gleichwohl ist hierin die Dialektik zu reflektieren, wonach die Theorie bereits ein Moment des Realen ist, Teil der Wirklichkeit, die sie begrifflich zu fassen ersucht, gerade wie eben die Wirklichkeit nur theoretisch vermittelt zu haben ist. Also meine Definition für jetzt diese Vortragsgelegenheit, meine Antwort auf die Frage, was kritische Theorie ist, wäre also, kritische Theorie ist immer kritische Theorie der Gesellschaft, der gegenwärtigen Gesellschaft. Kritische Theorie untersucht die Möglichkeiten einer emanzipatorischen Veränderung der Gesellschaft und analysiert die Kräfte der Wirklichkeit, die diese Veränderung verhindern. Die Gesellschaft wird dabei als konkrete Totalität begriffen, also wird versucht, als eine solche Totalität zu begreifen, die allerdings begrifflich abstrakt nicht unmittelbar dargestellt werden kann. Also genau dieses Problem der Unmittelbarkeit bezeichnet dann die Notwendigkeit des kritischen Denkens, sich darüber zu verständigen, wie diese Totalität zu vermitteln ist, wie Welt überhaupt theoretisch oder im Gedanken vermittelt werden kann. Die Totalität des gesellschaftlichen Seins muss vermittelt werden. Die Totalität erscheint nicht als unmittelbar zugänglicher Block, sondern als strukturelle Dynamik, die permanenten historischen, also geschichtsbildenden Änderungen unterworfen ist. Gleichwohl führen diese Änderungen im Hinblick auf den gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang zu einer zunehmenden Verdichtung, zu einer Stabilisierung des Ganzen, zu einer Stabilisierung des Systems, welches sich aber eher darin äußert, dass dieses System eben undurchschaubar, respektive undurchdringbar erscheint. Kritisches Denken heißt in dem Sinne Erkenntnis dieses Zusammenhangs in seinen Widersprüchen. Es gilt, diesen Zusammenhang als durch den kritischen Gedanken vermittelt zu entfalten. Insofern wäre kritisches Denken wesentlich Vermittlung. Soweit Roger Behrens im ersten Teil zur Einführung in die kritische Theorie. In der nächsten Sendung wird Behrens die Frage der Utopie und wie sie sich für die kritische Theorie stellt, behandeln. Texte von und über Behrens sind im Internet über die entsprechenden Suchmaschinen oder in Buchform über die einschlägigen kommerziellen Buchportale leicht zu finden. Produktion und Sprecher der Sendung: Christian Höhner. In den 80ern gab es in New York eine wilde Musikszene, die sich in Abgrenzung an das selbstzufriedene New York No New York nannte. Wir nennen uns jetzt in Abgrenzung an Deutschland und die ganzen neuen Bands, die mit Deutschland kein Problem haben, No Deutschland. This is the heavy, heavy No Deutschland Sound. Haben keine Rechte, arme kleine Deutsche. Werden überall verfolgt, arme kleine Deutsche. Zusammengetreten und verprügelt, arme kleine Deutsche. Arme kleine Deutsche, arme kleine Deutsche. Arme kleine Deutsche. Werden angezündet, arme kleine Deutsche. Ermordet, arme kleine Deutsche. Sind bald keine mehr da, arme kleine Deutsche. Man muss sich doch wehren, arme kleine Deutsche. Man muss sich doch wehren, arme kleine Deutsche. Es ist doch Notwehr. Ja, Knaf? Ja, ich wollte mal fragen, du bist doch selbst ein Deutscher. Bist du nicht ein bisschen stolz auf dein Heimatland? Stolz darauf, zufälligerweise hier geboren zu sein? Du kannst stolz sein auf etwas, das du hingekriegt hast. Aber auf den Flecken, an dem du geboren bist, wozu? Haben keine Rechte, arme kleine Deutsche. Werden überall verfolgt, arme kleine Deutsche. Die ganze Welt, arme kleine Deutsche. Ist gegen sie, arme kleine Deutsche. Die ganze Welt, arme kleine Deutsche. Hat sich verschworen, arme kleine Deutsche. Werden überall verboten, arme kleine Deutsche. Kriegen einen Maulkorb, arme kleine Deutsche. Sind keine Nazis, aber man wird ja wohl noch mal sagen dürfen. Man wird ja wohl noch mal sagen dürfen. Die anderen sind in der Überzahl. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, Knaf? Ja, ich bin's doch mal. Du kannst da nichts gegen machen. Gegen dein Blut kommst du nicht an. Du bist und bleibst Deutscher. So ein Schwachsinn! Arme kleine Deutsche sind bald nicht mehr da. Arme kleine Deutsche sind bald nicht mehr da. Arme kleine Deutsche gibt's bald nicht mehr. Arme kleine Deutsche gibt's bald nicht mehr. Arme kleine Deutsche. Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder?